Erster im 10. Jahr, am 12. Tag des 10. Monats, sprach Gott zu mir. Zweiter, du Mensch, schau zum König von Ägypten. Sprich gegen ihn und gegen ganz Ägypten. Dritter, sag ihm, Gott sagt das. Ich bin gegen dich, König von Ägypten. Du bist wie ein großes Krokodil im Fluss. Du sagst, der Nil gehört mir. Ich habe ihn gemacht. Vierter, ich ziehe dich mit Haken aus dem Fluss. Die Fische kleben an deiner Haut. Ich hole dich und alle Fische aus dem Wasser. Fünfter, ich werfe dich in die Wüste. Du und alle Fische liegen auf dem Feld. Niemand begräbt dich. Die Tiere und Vögel fressen dich. Sechster, dann wissen alle in Ägypten, ich bin Gott. Du warst für Israel nur ein schwacher Stock aus Schilf. Siebter, wenn sie dich hielten, bist du zerbrochen. Du hast ihre Hände verletzt. Wenn sie sich stützten, bist du kaputt gegangen. Achter, darum sagt Gott, ich bringe Krieg über dich. Ich töte Menschen und Tiere in deinem Land. Neuntes, Ägypten wird eine leere Wüste. Dann wissen sie, ich bin Gott. Du hast gesagt, der Nil gehört mir. Zehnter, darum bin ich gegen dich und deine Flüsse. Ich mache Ägypten ganz leer und wüst. Das gilt für das ganze Land. Elfter, kein Mensch und kein Tier geht mehr hindurch. Es bleibt 40 Jahre lang leer. Zwölfter, ich mache Ägypten zur Wüste. Die Städte bleiben 40 Jahre lang kaputt. Ich schicke die Ägypter in viele andere Länder. Dreizehnter, aber Gott sagt auch, nach 40 Jahren hole ich die Ägypter zurück. Ich sammle sie aus den anderen Ländern. 14. Ich bringe sie zurück in ihre Heimat Patros. Dort bauen sie ein kleines Reich auf. 15. Dieses Reich wird schwächer sein als andere Reiche. Sie werden nie wieder über andere Völker herrschen. Ich mache sie klein. 16. Israel wird Ägypten nicht mehr vertrauen. Sie erinnern sich an ihre Fehler. Dann wissen sie, ich bin Gott, der Herr. 17. Im 27. Jahr, am 1. Tag des 1. Monats, sprach Gott zu mir. 18. König Nebukadnezar von Babel kämpfte hart gegen Tyrus. Seine Soldaten arbeiteten sehr viel. Aber sie bekamen keinen Lohn für ihren Kampf. 19. Darum sagt Gott, ich gebe Nebukadnezar das Land Ägypten. Er nimmt sich dort alle Schätze. Das ist der Lohn für sein Heer. 20. Ich gebe ihm Ägypten als Bezahlung. Er hat dort für mich gearbeitet. Das sagt Gott, der Herr. 21. An diesem Tag mache ich Israel wieder stark. Du wirst wieder mutig zu ihnen sprechen. Dann erkennen sie, ich bin Gott.